denn ich war total frei, du Pfeife! Achtung, Hintermann! Pass doch auf, Björn! Oh Mann, der blickt dir wohl gar nichts, der Typ! Alter, das war eine 100-prozentige! Eine 150-prozentige! Sag mal, Björn, wie viele von denen willst du eigentlich noch versemmeln, Schwachstrüller? Das Wunder von Björn. Hörspiel für Siegertypen. Von Jörg-Peter Ahlers. Nicht mit der Hand, Björn. Spinnst du? Das war's ja wohl. Er war gegen uns. Nein, Björn anspielen. Kannst du vergessen. Der weiß doch noch nicht mal, wie man richtig auf einer Reservebank sitzt. Radio FEV, der Sender nur für Kinder, deutschlandweit, werbefrei. Weiter mit dem Sport und der Schlussphase der Partie Hildesheim gegen Peine. Unsere Kinderreporterin heißt Joana Stetter. Ja, und hier läuft die letzte Viertelstunde in der Jahnkampfbahn von Hildesheim. Was die D-Jugendmannschaften hier bei diesem entscheidenden Spiel gegen den Abstieg leisten, wie die sich da reinhängen. Davon können die Profis vom HSV, von Werder, von Hannover 96 sich wirklich was abgucken. 1:0 führen die Gäste aus Peine. Durch das frühe Kopfballtor des 10-jährigen Malte, der daraufhin mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt wurde. Inzwischen gibt es Entwarnung. Ihm war nur schwarz vor Augen geworden. Trotzdem wird weiter diskutiert, ob bei der D-Jugend die Profibälle der Erwachsenen nicht zu hart sind, nicht zu schwer sind. Gerade wenn es um Kopfbälle geht. Ja? Egal. Dieses Spiel ist so gut wie entschieden. Björn! Die Nachspielzeit läuft. Nimm mal die Nudeln vom Herd. Die sind jetzt genau richtig. Okay. Fast sicheren Abstieg an. Abschrecken? Nee, nur abgießen. Jetzt. Ein das Sieg steht schon da. Jupp führt den Ball. Okay. Halb rechts. Oh, Mist, ist das der heiß. Liegt wieder quer zurück zu pass auf, die sind heiß. Super. Spielt ab ich bin jetzt auch fertig. Kann losgehen. Es müsste mach mal das Radio aus. Gehen. Ist aber gerade so spannend. Jetzt bin ich mal dran. Immer Fußball. Und seit es diesen neuen Radiosender gibt, hängst du ja nur noch am Radio. Wie der schon heißt, FEV. Klar, das passt dir natürlich nicht. Radio FEV, für Erwachsene verboten. Affig. Als Name eines Radiosenders. Affig. Gar nicht. Für den bist du eben zu alt. Wer über 13 ist, Pech gehabt. Zuhören verboten. Radio nur für Kinder. Wo gibt's denn sowas? Außerdem musste ich das eben hören. Noch so ist es? Ja. Hier, genug? Mhm. Da noch ein bisschen. Nicht so viel, du Mama. Du musst essen. Wieso musstest du das hören? Weil die doch immer von den Punktspielen der D-Jugend berichten. Und nächste Woche übertragen die unser Spiel gegen Wildhausen. Live bei FEV. Ist das denn so ein wichtiges Spiel? Klar, Mama. Da geht's um alles. Wenn wir gewinnen, haben wir die Quali. Quali? Qualifikation. Für die deutsche Jugendmeisterschaft. Und wenn ihr verliert? Machen wir nicht. Und wenn doch? Manu, dann haben wir trotzdem noch eine Chance. Sind ja noch 3 Spieltage. Verstehe. Also große Radioübertragung, wichtiges Spiel. Björn, aber du spielst doch vielleicht wieder gar nicht mit. Klar spiele ich mit. Wenn Hannes weiter verletzt bleibt. Warum lassen sie dich nicht gleich mitspielen? Weil sie blöd sind. Die kapieren das nicht. Was? Mama, in mir schlummert ein super Talent. Natürlich. Ehrlich. Apropos schlummert. Ich weiß, wer jetzt gleich schlummert. Der junge Mann, der mir gegenüber sitzt. Aber erst noch ein bisschen Fußball hören. Das Spiel geht noch 10 Minuten. In Ordnung, Schatz. Kannst du alleine zu Ende essen? Ich muss mich noch schnell umziehen. Ich bin nachher im Kino. Wieder ganz spät? Vielleicht Mitternacht. Ist doch okay, oder? Hm. Aber Handy auf Empfang, das weißt du ja. Wie immer. Wie immer? Ja, falls was ist. Was soll schon sein? Und in einer halben Stunde in die Falle, ja? Ich komme noch gute Nacht sagen, bevor ich gehe. Und iss ordentlich auf. Mal hören, wie steht. Alle hoffen, durch diese Einwechslung des 9-jährigen Yannick hier das Spiel noch zu drehen. Aber wenn ihr mich fragt, ich glaube, das Ding ist gelaufen. Beim Spielstand von 2:0. Und die Jungen sind schon ziemlich erschöpft. Den meisten Spielern sitzen ja immerhin 6 Stunden Schule in den Knochen. Irgendwie gemein, dass es vor solchen wichtigen Spielen keinen Schulfrei gibt. Jetzt wieder ein Angriff über links. Der 9-jährige Anton führt den Ball. quer in den Lauf gespielt zu Paul, der weiter zu Mickey. Da ist er wieder. Björn Kletzke führt den Ball. Elegant, sicher, schnell, geschmeidig. Jetzt mit Raumgewinn. Wieder hat er 2, 3 Gegenspieler schwindlig gespielt. Schon in der Nähe des Strafraums. Und jetzt, ja, einer dieser butterweichen Traumpässe in die Gasse. Dann kommt der Ball zurück zu Kletzke. Herrlicher Doppelpass. Er hat mit der Hacke vorgelegt. Abgelegt für Bronzke. Der schießt und Tor! Tor! Unbeschreiblich der Jubel jetzt. Zehntausende hier im Stadion feiern begeistert. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, in vollem Ernst, dieser Björn Kletzke, er ist einfach der unumstrittene Star auf dem Platz. Übersicht und Eleganz, und das in diesem jungen Alter. Das haben wir zuletzt vielleicht bei den ganz Großen gesehen, bei Pelé, Beckenbauer, Maradona oder Beckham. Diese Liga darf man ihn, muss man ihn schon jetzt einordnen. Björn Kletzke, ein Name, den wir uns merken müssen. Und damit zurück in den angeschlossenen Funkhäuser. Björn! Aufwachen! Los, wach werden, du Fauli. Ist schon nach 7. Ich will noch weiter schlafen. Nö. Komm, steh auf. Und? Gut geschlafen? Morgen. Hab was Komisches geträumt. Aber was Schönes. Müsli schon fertig. Du kommst gleich, ja? Mama, machst du mir die Trainingstasche fertig? Heute Nachmittag ist doch das Spiel. Ach so, muss ich dir noch sagen, du musst gar nicht hin. Wie? Fällt das Spiel aus? Nee, aber der Trainer hat angerufen. Er war auf dem AB. Hannes ist wieder gesund und du wirst heute nicht gebraucht. Kannst wegbleiben, hat er gesagt. Was? Wegbleiben? Auch nicht Reserve? Reserve? Nö. Davon hat er nichts gesagt. Nur schönen Gruß natürlich und dass du wegbleiben kannst. Die weiteren Ergebnisse: SV Ebersberg gegen FC Schwerin 1:2, Kickers Meisenbüttel gegen KFC Ahrensstut 1:0, SC Pulmansburg gegen VfL Miro 3:3. 3:3, so ein Mist. Verdammte Hühnerkacke. Was ist denn los? Haben die doch noch den Ausgleich kassiert, diese Idioten, diese Volltrottel. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nur ein Spiel. Nicht schlimm? Nur ein Spiel? Aber wie tickst du eigentlich? Ich hab mal soeben 500 Eier verloren, verstehst du? 500 €, weil ich auf einen Sieg von Hoppenstedt gewettet habe und diese Pappnasen kassieren den Ausgleich. Kapiert? Weg ist das Geld. Weg! Ja, das ist ärgerlich. Kann ich ja verstehen. Tut mir wirklich leid für dich. Diese Pechsträhne muss aufhören. Diese Wetterei, dieses ewige Verlieren, das frisst mir die Haare vom Kopf. Nun übertreibst du aber. Herr Dr. Fritz Schlonske, Bauunternehmer, Jaguarfahrer, Wochenendhaus auf Menorca. Soll ich dir zum nächsten Geburtstag ein Hungertuch schenken? Also, naja, also, ganz so schlimm ist es natürlich noch nicht. Nicht wahr? Ich bin ja noch gut dabei, das ist wahr, aber ärgerlich ist er schon. Ja, und wenn du einfach aufhörst mit der Wetterei? Aufhören? Das ist ja Unsinn. Nein, nein, umgekehrt. Weitermachen. Ich muss das wieder reinholen. Die Strähne muss aufhören, diese Pechsträhne. Weiterwetten. Besser werden. Jetzt investieren. Der nächste Spieltag kommt bestimmt und dann abräumen, alles wieder reinholen. So muss man das machen. Ach, du bist unverbesserlich, Schatz. Warum hast du bloß so einen Narren gefressen am Fußball? Ein Mann braucht sein Hobby. Frisst ganz schön Zeit, dein Hobby, wenn es nur das Wetten wäre. Jetzt aber mal vorsichtig, ja? Jetzt mach mir nicht noch mein gemeinnütziges Engagement madig. Dein SV Tetenbüttel. Mein SV Tetenbüttel. Eine Jugendmannschaft, die mir jedes Jahr einige tausend Euro wert ist. Wenn die dich nicht hätten. Ja, den müsst ihr mir doch wohl gönnen, mein Verein. Da ging es doch nicht zu sagen, nicht wahr? Schlonske, Förderer des Sports, Sponsor, Wohltäter. So ein eigener Verein, das schmückt. Und kostet dich viel Zeit und Geld. Schatz, vom Fußball verstehst du nichts. So viel steht fest. Bist gemein. Also, ich erklär's dir. Ja, ich investiere. Eines Tages kommt das Geld zurück. So eine Jugendmannschaft, da spielen die 10-, die 11-Jährigen. Das sind die Jungs von morgen. Da erkennt man die späteren Talente. Stell dir vor, da ist nur einer, der das Zeug zum Profi hat. Und wer ist dann der Entdecker? Und später der Manager? Ja, dreimal darfst du raten. Ach, und du meinst, da läuft so ein kleiner Ronaldinho rum oder ein Zidane bei Tetenbüttel? Das kann man doch nicht wissen. Damit ist das Punktspiel des SV Tetenbüttel beendet. Das Schlussresultat: Tetenbüttel gegen Wildhausen. 0-5. Wir laden alle zum nächsten Heimspiel in 14 Tagen ein. Ich hab halt echt keine Lust mehr. Sabrina ist schuld. Mann, ein 0-5. Noch so ein Spiel und wir sind weg. Das war's doch mit der Quali. Das war scheiße. Nur wegen dem Torwart. Nur wegen dem Torwart. Trainer, darf ich was fragen? Ja, und was machst denn du hier? Hab doch zugeguckt. Ist ja wohl Ehrensache. Du hast ja ein tolles Spiel gesehen. Erste Sahne, was? Naja. Und? Was ist? Wollt nur was fragen. Ja? Wollt fragen, ob ich vielleicht nächstes Mal dabei sein kann. Mitspielen? Du? Oder vielleicht eine Halbzeit. Warum eigentlich nicht? Björn im Mittelfeld. Bei dieser Gurkentruppe kommt es auch nicht mehr drauf an. Warum nicht? Du bist dabei. Ja. Jungs, bevor ihr euch bei Mami ausheult, schreibt euch mal auf, ja? Nächste Woche doppelte Trainingszeit. Mittwoch als freier Tag ist gestrichen, das ist klar. Ja, ach so, noch was. Paul ist nächstes Mal Reserve und in der Anfangself spielt Björn. So, noch Fragen? Na, also, dann noch schönen Abend. Gurkentruppe. Leute, träum ich oder spinne ich? Gute Frage, bei dir immer beides. Ja. Nun lass doch mal den Scheiß, das war doch kein Witz, oder? Der Typ will Björn aufstellen, Björn, von Anfang an. Kein Witz? Zum Scherzen war dem nicht zumute, der meint das ernst. Auweia, dann können wir das mit der Quali ja wohl abhaken. Sehe ich auch so. Kannst vergessen, Björn bringt's nun gar nicht. Das war doch nur Rache vom Trainer, der will uns ärgern. Logisch will er uns ärgern, aber das nimmt er noch nicht mehr zurück. Björn spielt also. Halleluja. Klappe, der schwirrt hier noch irgendwo rum. Junger Mann, warte mal. Du bist doch Björn, oder? Ja, wieso? Du kennst mich gar nicht, Sparwasser. Was? Ich heiße Sparwasser. Mein Mann ist hier Platzwart. Ach so, Tag. Wir wohnen direkt da vorne im Vereinshaus. Ich habe mit meinem Mann über dich gesprochen. Wie das hier mit dir läuft im Verein. Wie meinen Sie das, wie das läuft? Dass die alle auf dir rumhacken. So geht das nicht weiter. Damit komme ich schon klar. Unmöglich ist das. Gerade eben. Zufällig war ich in der Nähe der Kabinen. Weißt du, wie die da alle über dich reden? Naja, die trauen mir nicht zu. Ein Unding ist das. Dagegen werden wir jetzt was tun. Hab ich schon mit meinem Mann besprochen. Was? Ja, das wird dir gleich alles klar. Komm mal mit. Wir werden dir jetzt helfen. Ja, bitte? Das ist der junge Mann. Ah, das ist gut. Björn heißt du, nicht wahr? Tag. Hallo Björn. Setz dich. Ach so, du musst das Zeug da wegräumen von dem Stuhl. Ja, egal wohin. Kann auf dem Boden, alles. Egal. Albert, alles wie besprochen. Aber ich bin immer noch nicht so ganz... Also, ich weiß ja gar nicht, ob meine Erfindungen überhaupt genauso klappen. Ich meine... Albert, darüber haben wir doch schon geredet. Ja, aber ob das in Ordnung ist, das anzuwenden. Du weißt, ich finde das nicht ganz in Ordnung. In diesem Fall ist das aber in Ordnung. Der Junge kann nichts dafür, dass ihn die anderen so mies behandeln. Also wirst du ihm jetzt dabei helfen, dass er sich Respekt verschafft. Also, ich lasse euch jetzt einfach ein paar Minuten allein. Mein Mann wird dir jetzt seine Erfindung in Ruhe erklären. Tja, Björn, wie lange bist du jetzt dabei? Hier beim SV Tetenbüttel? So ungefähr 6 Wochen. Die lassen dich ganz schön verhungern, was? Ich halte das schon aus. Ich kenne das. Wenn alle auf einem rumhacken und einem das Gefühl geben, nicht dazu zu gehören. Habe ich auch erlebt, damals beim Sport. Blöde Sache. Ja, blöde Sache. Ich brauche jetzt aber keine Hilfe. Bin ja nicht krank oder so. Wie meint Ihre Frau denn das? Wir werden dir jetzt helfen. Ach, die ist ein bisschen, naja, sie meint es aber gut. Genau genommen soll ich dir, also eine meiner Erfindungen könnte dir ganz nützlich sein. Was für Erfindungen denn? Ich verstehe überhaupt nicht, was das alles soll. Du spielst doch nächste Woche mit. Von Anfang an. Und? Wird's klappen? Weiß nicht. Wenn mich die anderen anspielen, bin ja echt noch nicht so gut. Siehst du das ganze Zeug da im Regal? Nein, nein, nein. Da, über der Werkbank. Ja, genau. Meine Erfindungen hat alles mit Fußball zu tun. Was kann man denn da noch erfinden? Ah, eine ganze Menge. Kannst dich gerne umgucken. Das hier ist doch ein ganz normaler Schuh. Sieht so aus, hat aber Stollendüsen. Was sind denn Stollendüsen? Naja, das geht so. Gib's mir mal rüber. Danke. Hier. Ja. Mit so einem Schuh springst du unglaublich hoch, wie ein Känguru. Also, wenn er fertig ist, mein Schuh, muss noch irgendwie mit der Auslösung was basteln, mit der Auslösung der Düsen. Darfst ja nicht aus Versehen plötzlich einen Satz nach oben machen. Wie sieht denn das aus? Und das hier? Ein Stirnband. Aha. Guck dir's mal ganz genau an. Da ist was eingebaut. Ein verstecktes Katapult. Wenn du das Stirnband richtig bedienst, dann hilft dir das beim Köpfen. Ja. Für Kopfbälle. Die kriegen dann Schub. Und wie? Allerdings muss ich da auch noch ein bisschen was dran einstellen. Ist noch nicht perfekt. Könnte aber funktionieren eines Tages. Verrückt. Und diese Dose? Das ist, Anti-Zupf. Ja, das ist eine farblose Creme, so eine Glipperpampe. Damit schmierst du dein Trikot ein. Da kann dich dann keiner mehr am Trikot zupfen. Jede Hand, die dich am Trikot festhalten will, flutscht sofort ab. Flutsch. Wahnsinn, das wäre doch der Renner. Warum wird das Zeug denn nicht überall verkauft? Und die Stollendüsen und ihr Stirnband? Verkaufen will ich das ja gar nicht. Macht mir einfach Spaß, die Tüftelei. Außerdem sind die Sachen ja, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen gemein. Weil man damit Spiele beeinflussen kann, wenn es geheim verwendet wird. Genau. Nicht so fair. Und wenn es nicht geheim verwendet wird? Dann haben es alle. Dann bringt es ja keinen Spaß. Also kommt das alles nie zum Einsatz? Naja, für dich machen wir mal eine Ausnahme. Hast ja schon gehört, wie meine Frau die Sache sieht. Jetzt musst du das einmal zum Einsatz bringen, hat sie gesagt. Jetzt oder nie? Ich soll das Zeug ausprobieren? Für kurze Zeit. Um in die Mannschaft reinzukommen, damit sie dich endlich akzeptieren. Meine Frau sagt, das ist Notwehr. Nee, bloß nicht. Dann habe ich diese komischen Stollendüsen und flieg dann übers Tor oder so. Nein. Vergiss die Düsenschuhe. Die sind ja sowieso... Also, da muss ich noch ein bisschen was dran machen. Nein, für dich, Björn, habe ich was viel Ungefährlicheres hier. Was denn da drin? Lies, was auf der Flasche draufsteht. Zielwasser. 2 kräftige Schlucke kurz vorm Spiel. Und dann? Was dann? Radio Radio FEV mit der Live-Reportage aus Tetenbüttel vom wichtigen Punktspiel der D-Jugend. Und es ist überhaupt nicht mehr langweilig hier, sondern hochdramatisch. Denn jetzt läuft hier die Schlussminute gegen die totalen Außenseiter, die Jungsmannschaft von Unterbrakel. Und es sah lange so aus, als wäre das hier eine sichere Sache für Tetenbüttel. Aber dann fielen kurz hintereinander diesen beiden unglaublichen Tore für Unterbrakel, nachdem bis dahin von denen nicht ein einziger Torschuss zustande gekommen war. Und aus einem 2:1, das die Gastgeber sicher nach Hause hätten schaukeln können, ist jetzt ein 2:3 Rückstand geworden. Wahrscheinlich zu spät, das noch wieder gut zu machen. Da ist kein Teamgeist mehr bei Tetenbüttel. Gift und Galle zwischen den eigenen Mannschaftskameraden. Sogar eine kleine Prügelei gab es nach dem verheerenden 2:3. Im Mittelpunkt des Geranges, mit Kratzen und Spucken und Nasenbluten, keine schönen Szenen. Im Mittelpunkt stand der Pechvogel des Tages, Björn Kletzke, 10 Jahre alt, der jetzt total geknickt vom Platz schleicht. Ein Häuflein Elend und in diesem Moment auch noch sozusagen mit der Höchststrafe belegt, nämlich Auswechslung in der Schlussminute dieses Spiels, dass die Tetenbüttler nicht mehr werden herumreißen können. Damit ist die schon sicher geglaubte Qualifikation in Gefahr geraten. Die so wichtige Quali für die Jugendmeisterschaft. Jetzt müssen sie 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen holen. Das wird nicht nur dem Trainer schlechte Träume bereiten. Das ärgert auch Vereinspräsident Fritz Schlonske, der mit versteinertem Gesicht am Spielfeldrand steht. Aber am schlimmsten ist das alles natürlich für Björn. Den Trauerkloß, der, das muss man so hart sagen, wirklich allein die Verantwortung für diese Niederlage auf sich nehmen muss. Jetzt ist der Schlusspfiff da und es werfen sich die Tetenbüttler zu Boden, trommeln wütend auf den Rasen ein. Aber der kann ja nun wirklich nichts dafür. Und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser von Radio FEV. Frag einfach nicht mehr, ja? Einfach nicht mehr fragen, dass ich auf Fußballspiele wette. Das weißt du gar nicht, verstehen wir uns? Also hast du wieder nicht gewonnen? Und was ist mit deinen Supertalenten, die beim SV Tetenbüttel? Frag einfach nicht mehr fragen. Aber die sollen dich nicht ärgern, die sollen dir Freude machen. Freude, ja, Freude, das ist genau das richtige Wort. Weißt du, was mir Freude macht? Mir, dem Geldgeber von Tetenbüttel, dem Sponsor, dem Förderer der Jugend, dass sie es noch versemmeln werden. Versemmeln? Die Teilnahme am Turnier. Was ist denn schon wieder passiert? Na, verloren, durch diesen Trottel. Björn heißt er. Den Namen muss man sich merken. Wenn ich den in die Finger gekriegt hätte, ich hätte mich vergessen. Das kann ich gut verstehen. Aber eins ist wirklich witzig. Witzig? Bitte schön, was ist witzig? Ich habe vom Fußball geträumt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Mein Traum war, dass du im Regen stehst, am Rand vom Spielfeld in Tetenbüttel und du entdeckst einen Superstar, der dann ganz schnell ganz berühmt wird. Hast du seinen Namen mitbekommen? Den Namen deines Superstars? Nein. Ja, wahrscheinlich hieß der Björn, so wie du träumst. Junge, du bist ja völlig geknickt. Was ist denn passiert? Hast du gar nicht gespielt? Doch, hab ich. Und? Das Zielwasser? Hab ich getrunken. Und? Ein Tor geschossen? Hab ich. Na also? Sogar 2. Ja, Wahnsinn! Das waren aber Eigentore. Ach so. Ja, das hatte ich nicht gesagt. Mein Zielwasser, das sorgt zwar dafür, dass jeder, der es trinkt, mindestens ein Tor schießt. Allerdings unterscheidet das Wasser nicht. Ach nee! Es weiß nicht, welches Tor das bessere ist oder sagen wir das Richtige, also das des Gegners. Da kann der Ball schon mal im eigenen landen. Hätte ich ja gern gewusst. Du hast völlig recht, mein Junge. Ich vergaß das zu erwähnen. Peinlich, ja. Sehr peinlich. Müssen wir halt was anderes probieren. Nee, bloß nicht. Hier zum Beispiel die Wanderpfosten. Mit diesem Gerät hier kannst du klamm und heimlich dafür sorgen, dass beide Pfosten eures Tores enger zusammenrücken. Der Abstand verringert sich von 7,32 Meter auf 6,80 Meter. Mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Ich weiß nicht. Lieber nicht. Oder die Senklatte. Ganz ähnlich. Die Torlatte senkt sich auf Knopfdruck. Um bis zu 40 Zentimeter. Da kassiert ihr natürlich viel weniger Tore. Vergessen Sie es einfach. Vergessen? Hat keinen Sinn mehr. Die stellen mich nie wieder auf. Nicht im Ernst. Ist aber so. Kann ich jetzt gehen? Wiedersehen. Nein, nein, warte, warte. Wie ist es mit Torwart? Könntest du es nicht als Torwart versuchen? Weiß nicht. Die lassen mich nicht. Mit meiner Hilfe kannst du ihnen beweisen, dass du perfekt bist. Perfekt? Wie sollen das gehen? Ich zeig's dir, ja? Greif dir mal die Handschuhe da. Mhm. Ja. Die? Ja. Wir gehen zusammen in die Halle. Das ist ja Wahnsinn! Die Handschuhe sind wie ein Magnet. Habe ich dir zu viel versprochen? Ich schieß noch mal. Achtung! Ich glaub's ja nicht. Der war super geschossen. Eigentlich unhaltbar, oder? Wie kann das sein? Ich erklär's dir. Ich komme mal zu dir rüber. Ja, die haben mich viel Arbeit gekostet. Also, ich nenne sie Krakenhandschuhe. Wenn ein Schuss kommt, dann schieben sich die einzelnen Fingerhüllen blitzartig nach vorn. Mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Damit hältst du jeden Ball. Verrückt. Ich leise dir. Hab schließlich was wieder gut zu machen, du weißt schon. Das Zielwasser. Ja. Und nun noch ein weiteres Ergebnis aus der zweiten Bundesliga. FC Schnakenburg gegen Kickers Nordhausen 1:0. Und nun 1:0, das kann doch nicht wahr sein. Wieder falsch gewettet. Es reicht. Jetzt reicht es. Du hörst jetzt auf mit der Wetterei. Endlich. Aufhören? Niemals. Ab jetzt werden wir da mal ein bisschen dran drehen. An den Ergebnissen? Man muss vorher wissen, wie so ein Spiel ausgeht. Ja, dann ist das mit dem Wetten ja einfach, oder? Aber wie willst du da dran drehen? Ich verrate dir mal was. Ein Geheimnis. Du erinnerst dich an diesen Björn, von dem ich dir erzählt habe? Vom SV Tetenbüttel? Der immer alles versemmelt? Der alles versemmelt hat, aber das hat sich geändert. Seit kurzem spielt er im Tor und was soll ich dir sagen? Aus dieser Pfeife ist ein super Torwart geworden. Ja, der hätte wahrscheinlich immer schon im Tor spielen müssen. Ach, Unsinn. Gestern noch die Lachnummer der Fußballjugend und heute hält er wie ein junger Gott. Da ist doch was faul. Was soll denn da faul sein? Doping? Nein, aber vielleicht sowas Ähnliches. Nicht? Dieser Björn hat dem SV fast im Alleingang die Qualifikation gerettet. Nicht einen Gegentreffer hat er reinbekommen. Und weißt du, was mir meine Leute erzählen? Die sagen, es ist was mit seinen Handschuhen. Was sollen damit sein? Ja, das werde ich rauskriegen, verlass dich drauf. Wenn mit den Handschuhen wirklich was ist, dann sind die ein bisschen zu schade für den SV Tetenbüttel. Dann werden sie mir beim Wetten helfen. Ich verstehe so gut wie gar nichts. Ja, das weiß ich, aber das macht nichts. Lass dir die komischen Handschuhe doch einfach mal zeigen von diesem Björn. Zeigen lassen? Dann muss ich mit diesem Rotzlöffel ja sprechen. Nein, nein, nein. Das geht viel eleganter. Naja, und dann ist Just nach links raus und dann hat er Aljoscha angespielt. Ganz rüber auf den anderen Flügel. Und der hat's dann allein gemacht. Rums, 1:0. Fertig. Qualifiziert. Mensch, Björn, ich freue mich so, dass ihr das jetzt gepackt habt. Und du als super Torwart, wer hätte das gedacht? Oh Mama, das war irre. Die haben mich noch auf die Schultern genommen danach. Und eine von der Zeitung war da. Und die hat mich gefragt, wie viele Tore ich kassiert habe, seit ich überhaupt da bin. Im Tor. Und als ich gesagt habe, kein einziges, da hat sie gesagt, sie kommt noch mal wieder. Zum Training. Und da ist dann Fotograf dabei. Und dann komme ich ganz bestimmt in eine große Zeitung. Sag mal, Björn, diese Handschuhe, ja? Die dir dieser Tüftelmensch gegeben hat, euer Platzwart. Herr Sparwasser. Will er seine Handschuhe nicht irgendwann zurück? Hat er nicht gesagt. Die kann ich bestimmt behalten. Er kann sich ja neue machen. So. Kann er das? Björn, Schatz, ein bisschen unheimlich ist das schon, oder? Wie meinst du das? Du willst sie mir wegnehmen? Unsinn. Ich denke nur, dass es beim Sport mit rechten Dingen zugehen muss. Geht es ja. Torwart-Handschuhe sind nicht verboten. Die fallen auch nicht unter Doping. Schon klar. Aber wenn es ein Zaubereiverbot gäbe beim Fußball, dann würden sie sich ja wohl um diese Handschuhe kümmern müssen, oder? Weiß nicht. Du willst sie mir doch wegnehmen. Nein, aber ob du sie immer behalten kannst und ob das so ein gutes Gefühl ist. Was ich sagen will, Björn, es wäre am besten, wenn du ohne diese Dinger gut wärst. Bin ich aber nicht, Mama. Das kannst du vergessen. Thank you. Schönes. Wenige Minuten nach dem Schlusspfiff, nach diesem großartigen Spiel, ist der Spieler des Tages jetzt zu uns gekommen. Björn Kletzke, der jüngste Spieler aller Zeiten im Profigeschäft. Wir begrüßen den Torwart des Jahres. Darf ich noch du sagen? Ist schon okay. Ich bin ja erst 10. Björn, wieder hast du dein Tor sauber gehalten, wieder zu Null gespielt. Und dann diese beiden Elfmeter, von denen man noch lange sprechen wird. Der erste von Miroslav Klose. Scharf geschossen war der, sehr platziert, aber du hast gehalten. Und dann das Meisterstück, Borowskis Strafstoß. Schilderst du uns die Situation? Mach ich gern. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl und hab gedacht, den halte ich. Egal, wo der hingeht. Und dann hat Borowski super getäuscht. Da war ich schon unterwegs, in die falsche Ecke. Aber dann bin ich schnell noch umgekehrt, im Flug sozusagen. Und hab ihn noch rausgefischt, aus dem anderen Winkel. Aber den habe ich dann leider nicht mehr festhalten können. Ist eine Ecke geworden. Das hat mich ein bisschen geärgert. Typisch Björn Kletzke, ein Teufelskerl, der Stürmer-Schreck der Saison. Unvergessen das Bild, wie Borowski nach seinem Schuss vor Wut ein Stück aus dem Rasen herausgebissen hat. Ja, herausgebissen. Aber an diesem Björn beißen sich ja alle die Zähne aus mittlerweile. Rasch noch ein Wort zu den Wechselgerüchten. Wird es einen Wechsel geben zu Real Madrid? Dazu sage ich nichts. Danke, Björn. Und damit zurück aus dem Stadion Meiermilch in die Funkhäuser der ARD. Scheiße, war das laut. Psst. Jetzt komme ich an den Griff vom Fenster ran. Schneid dich nicht. Los jetzt, rein. Das Zimmer stimmt. Da schläft der Junge. Wo sind denn jetzt die Dinger? Müssen doch hier irgendwo rumliegen. Oh, verdammt! Ich sehe aber nichts. Mit der Lampe hier rüber. Vielleicht hat er sie im Safe. Handschuhe im Safe? Das ist ja wohl eine Lachnummer. Oder bei Mama im Kleiderschrank. Hier, die Sporttasche. Schnell, mach auf. Leer. Verdammter Mist. Alter, ganz ruhig. Ich hab sie da. Ach nee, sieht das nicht rührend aus? Unterm Kopfkissen hat sie, der Kleine. Wie süß. Jetzt vorsichtig rausziehen. Und ab durch die Mitte. Und dann waren sie verschwunden. Und alles voll Scherben. Diese Schweine. Das ist ja unglaublich. Unterm Kissen weg. Ich hab's Ursel gesagt. Wir sollten die Finger davon lassen. Warum hab ich bloß auf sie gehört? Ich versteh's gar nicht. Die können mit den Handschuhen noch gar nichts anfangen. Die sind denen doch viel zu klein. Ach so. Das wusstest du ja gar nicht. Ich vergaß das zu erwähnen. Diese Handschuhe passen sich millimetergenau den Händen ihres Benutzers an. Das heißt, ein erwachsener Torwart kann die auch benutzen? Genau so ist es. Tja, mein Junge, jetzt stehen wir da. Mit leeren Händen. Und mit einem blöden Gesicht. Ich hab's dir eingebrockt. Nie wieder werde ich solche Handschuhe bauen. Das habe ich mir sowieso schon geschworen. Ich hätte sie dir nicht geben sollen. Aber dann hätten wir die Quali nicht geschafft. Ja und? Dann hättet ihr sie eben nächstes Jahr geschafft. Jetzt habe ich ihn da reingeritten. Jetzt muss ich ihm helfen. Also, wann ist das alles entscheidende Turnier? Genau in 3 Wochen. Dann halten wir bis dahin mal Augen und Ohren auf. Und das war der Schlusspfiff. Und damit ist der Klassenerhalt gesichert. Der FC Waldenburg bleibt in der zweiten Bundesliga durch diesen 1:0-Erfolg am heutigen letzten Spieltag. Und der Held dieses Spiels ist Baldo Finola, der Torhüter der Waldenburger, der einfach alles hält. Und bei ihm bedanken sich jetzt auch all seine Mannschaftskameraden. Sie laufen auf ihn zu, haken ihn unter, werfen ihn in die Luft. Völlig zu Recht wird er gefeiert. Was Finola heute geleistet hat, das grenzt an Zauberei. Nun aber weiter. Wie steht es in Kummerfeld? Ja, so macht das Leben wieder Spaß. Sieg für Waldenburg, Sieg für mich. Wette gewonnen, macht 5.000 Euro über den Daumen. Oh, ich freue mich so für dich. Die Waldenburger bringen dir Glück. Ja, das kann man so sagen, nicht wahr? Man soll eben nur auf Mannschaften wetten, die man wirklich gut einschätzen kann. Dieser Finola, der Torwart, das ist doch der, den wir vor ein paar Wochen auf dieser Party getroffen haben. Ja, genau der. Und ich habe mich kurz danach entschlossen, ich war sein Manager zu werden, ihn so ein bisschen zu fördern. Also. Und dann hast du ihm diese Handschuhe gegeben. Ja, ganz recht. Die gehörten doch diesem Björn. Wie bist du nur an die rangekommen? Ja, wollen wir so sagen, der Björn hat sie mir überlassen. Ja, also Glück und Entschlossenheit, das ist das Rezept meines Erfolges, nicht wahr? Also jedenfalls hält mein Torwart seitdem wie ein junger Gott. Und ich kann endlich ohne Risiko wetten. Der FC Waldenburg, der verliert nicht, wenn Finola im Tor steht. Im Tor stehen. Ja. Und das Schönste ist, mein neuer Freund ist so beschränkt, der denkt bis heute, dass er ein großartiger Torwart wäre. Der sieht gar nicht den Zusammenhang. Naja, solange er die Handschuhe brav trägt, soll es mir recht sein. So eine Dumpfbacke. Herr Sparwasser, sind Sie da? Komm rein. Was gibt's denn? Was? Die Handschuhe. Eindeutig meine Handschuhe. Also ich meine Ihre. Gucken Sie hier. Die hellen Streifen an der Seite. Zeig mal, Junge. Ja, das sind sie. Und wie heißt der Kerl im Tor? Finola. Finola? Das ist doch der neue Schützling von unserem Schlonzke. Dem Präsidenten vom SV Tetenbüttel? Der managt diesen Finola. Davon hat er neulich erzählt. So ein Zufall. Was machen wir denn jetzt? Eine sehr berechtigte Frage, über die ich schon längere Zeit nachdenke. Und, naja, ich habe einen Plan. Gib mir mal das darüber, was da hinter dir im Regal liegt. Handschuhe! Das sind ja genau meine Handschuhe. Ich habe mir viel Mühe gegeben, aber genau gleich sind sie nicht. Sehen aber so aus. Hätte ich jetzt echt verwechselt. Verwechselt? Gut. Der wichtigste Unterschied, diese Handschuhe können es nicht. Du weißt schon. Keine Kratenfinger. Nicht einer. Nie wieder baue ich solche Handschuhe, habe ich mir ja geschworen. Aber wie ist denn Ihr Plan? Als erstes besorgen wir dir einen Job als Balljunge beim nächsten Heimspiel des FC Waldenburg. Toll. Damit du an den Spielfeldrand darfst. Und dann machen wir Folgendes. Heute, mein Schatz, heute ist der Tag der Ernte. FC Waldenburg gegen Weselsberg. Siehst du diese Tippscheine hier? Schatz, hast du die etwa alle? Alle. Waldenburg wird nicht verlieren. Immer hat es geklappt, wenn Finola im Tor ist. Viermal hat es schon geklappt. Heute setze ich alles, alles. Da muss ich aber Daumen drücken. Ach wo, quetsch die hübschen Däumchen nicht. Hol lieber schon mal die Sektgläser. Wir machen es kurz hier aus der Fast-Food-Arena in Waldenburg. Halbzeitpfiff, die Waldenburger führen erwartungsgemäß mit 2:0. Überragender Mann mal wieder, Baldo Finola, der Torhüter. Zurück in die Funkhäuser. Entschuldigung, Herr Finola? Hallo, Herr Finola. Darf ich Sie was fragen? Was willst du denn? Darf ich noch schnell ein Autogramm? Verpiss dich, ich muss mich auf die zweite Halbzeit vorbereiten. Das geht doch ganz schnell, bitte. Ich hab das Poster mit und einen Filzstift auch. Bitte. Das ist für meine große Schwester. Wie alt? Ich bin 10. Deine Schwester? Ach so, die ist 17. Und die schwärmt total für sie. Hat ja Geschmack, die Gute. Dann grüß sie mal schön. Und das Autogramm? Nach dem Spiel. Ich zieh doch jetzt nicht mehr die Handschuhe aus. Aber nachher bin ich schon weg. Und sie hat mich gebeten, dass ich es ihr gleich bringe, das Autogramm. Sie will damit vor ihren Freundinnen angeben. Die sind doch alle hier im Stadion. Dann komm schon her, du Nervensäge. Also, Handschuhe ausziehen. Halt mal fest, die Dinger. Ja. Wo hast du denn jetzt das Scheißposter? Im Rucksack. Moment, hier. Und jetzt irgendwie austauschen, die beiden. Auswechseln? Hä? Jemand ausgewechselt? Nein, nein. Ich, Oh, da ist ja meine Schwester. Da drüben. Sehe ich nicht. Weiter seitlich. Die in dem rosa Top. Die immer Kusshändchen macht. Hä? Wo denn jetzt? Noch mehr hinten. Hinter ihnen. Hä? Spinne ich? Ich sehe die nicht. Puh, geschafft. Hat's nicht gemerkt. Jetzt ist sie gerade verschwunden. Oh, macht ja nichts. Ich gehe gleich zu ihr. Jetzt hilf mir mal, die Handschuhe wieder zuzukriegen. Die kommen mir plötzlich so eng vor, die Dinger. Alles deinetwegen. Danke. Und jetzt hau ab, Kleiner. Oh, danke. Sie sind wirklich der Größte. Schon klar. Der größte Trottel. Ja! Was ist mit Finola los? Er hat dieses Spiel entschieden, aber entschieden gegen seine eigene Mannschaft, den FC Waldenburg. Wie ausgewechselt, derselbe Mann, der seit Wochen eine Lichtgestalt am Torwarthimmel war und der auch heute in der ersten Halbzeit glänzend gehalten hat. Wir erinnern uns, 2:0 stand es für Waldenburg. Und wie steht es jetzt? Sage und schreibe 2:5 gegen die Waldenburger. Und alle diese 5 Tore waren absolut haltbar. Armer Finola, der ja mit dem FC Barcelona kurz vor einem Vertragsabschluss steht. Aber nach diesem Debakel, da steht auch das in Frage. Tja, meine Damen und Herren, eine völlig überraschende Niederlage, mit der keiner hier gerechnet hat. Und Sie zu Hause ganz sicher auch nicht. Und Sie zu Hause ganz sicher auch nicht, Idiot. Nein, damit habe ich nicht gerechnet, dass der wahnsinnig wird, der Finola, dass der komplett austickt, dass der sich 5 Dinge einfängt. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ruiniert. Ich bin am Ende. Mein schönes Geld. 200 Wettscheine. 200 Scheine. Alles weg. Bitte, Schatz, hol mir was zu trinken. Den Champagner? Nein, nicht den Champagner. Gut gemacht, Björn. Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Meine Erfindungen haben im Profisport nichts zu suchen. Nicht auszudenken, was noch alles hätte passieren können. Und was ist mit mir? Darf ich sie jetzt wieder benutzen? Also, ich weiß ja nicht recht. Nein. Andererseits, ich hab dich da ganz schön in was reingeritten. Nur noch das Turnier. Na schön. Bis zum Turnierende. Dann kriege ich die Handschuhe zurück. Oh, danke. Aber eine Bedingung. Ich stehe hinter deinem Tor und wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, gibst du mir die Handschuhe und ich kann sie unauffällig wegpacken. Einverstanden. Also bis zum Turnierende und keinen Tag länger. Radio FEV. Der Sport bei Radio FEV. Für Erwachsene verboten. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben. In wenigen Minuten wissen alle Kinder in Deutschland, wer neuer Jugendmeister ist. Der SV Tetenbüttel oder die Kickerkids des FC Bayern München. Wir von FEV übertragen dieses Spiel live und exklusiv. Wir rufen Joana Stetter. Es läuft das Elfmeterschießen. Und schon das ist eine Sensation. Denn die Münchner waren haushohe Favoriten. Doch sie haben nicht mit Björn gerechnet. Der 10-Jährige hat seinen Kasten sauber gehalten. 0:0 nach Verlängerung. Das bedeutet Elfmeterschießen. Und auch hier hat Björn die Münchner schier verzweifeln lassen. Denn 3 Schüsse hat er bereits gehalten. Auf der Gegenseite sieht es allerdings nicht anders aus. Auch hier ein hervorragender Torwart, Jan Henrik. Auch er hat seinen Kasten lange Zeit sauber gehalten. Und den Tetenbüttlern ist es erst jetzt im 4. Versuch gelungen, den 1. Elfer zu versenken. 1:0 damit für Tetenbüttel. Jetzt der 4. Schuss der Bayern gegen Björn. Wird seine Serie halten? Der Schuss kommt, nicht sonderlich platziert. Björn wirft sich ins rechte Eck, berührt den Ball, aber lenkt ihn ins eigene Tor. Damit steht es 1:1. Der war nun haltbar und den lässt Björn durch. Verrückt, nachdem er vorher wie ein Weltmeister die Bälle abgewehrt hat. Und damit ist alles wieder offen. Jetzt kommt es auf den 5. Schuss an. Ein unglaublicher Nervenkrieg ist das. Und noch diskutieren die Tetenbüttler, wer jetzt als 5. Spieler überhaupt schießen soll. Das kann doch nicht wahr sein. Sie funktionieren nicht mehr. Ich war doch noch dran. Was ist los, verdammt? Björn, warte. Ich kann dir das erklären. Die haben versagt. Der Ball ist einfach reingegangen. Ich hab's ja gesehen. Und mir ist dann eingefallen, ich hatte vergessen, dir zu erklären, dass diese Handschuhe, also, wie soll ich das so schnell? Es ist was mit der Haltbarkeit. Hä? Ich bin gleich wieder dran. Was ist los mit den Dingern? Naja, also, ich versuch's mal kurz zu machen. Du kennst doch Joghurt. Joghurt? Ja, und Milch und Quark. Da ist ein Haltbarkeitsdatum drauf. Irgendwann ist das abgelaufen. Meine Handschuhe sind vergammelt? Wie alter Joghurt? Nicht verdorben, nein, das nicht, aber abgelaufen. Es ist wie mit Batterien. Ja, das ist der bessere Vergleich. Als ich sie gebaut habe, diese Handschuhe, da hatten sie einen Vorrat an Kraft fürs Abwehren und Bälle halten. Naja, und nun halten sie nicht länger. Abgelaufen. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich gebe zu, das ist ein etwas unglücklicher Zeitpunkt. Den musst du einfach halten. Mit den Vorrädern. Los, wir hauen sie weg. Was soll ich denn jetzt machen? Ausziehen. Was? Zieh sie aus. Du schaffst das alleine. Unglaubliche Dramatik jetzt. Die Tetenbüttler, krasse Außenseiter, haben es in der Hand, die Sensation klarzumachen. Und in der Hand ist hier wörtlich zu nehmen. Denn wenn es dem 10-jährigen Björn jetzt gelingt, den Elfer abzuwehren, dann wäre der Sieg gegen die Jugendmannschaft von Bayern München perfekt. Wenn der bullige Sepp, der sich den Ball jetzt zurechtlegt, trifft, ist alles wieder offen. Dieser Sepp Rummenigge, er strotzt vor Selbstbewusstsein. Er will seinem berühmten Großvater Ehre machen und macht sich jetzt bereit zum Anlauf. Aber was macht Björn? Er ist noch gar nicht im Tor. Will er Sepp nervös machen? Nein, er macht etwas vollkommen Unerwartetes. Er zieht seine Handschuhe aus. Ein Torwart in so einer Situation ohne Handschuhe. Was soll das? Das ist doch eigentlich ein Nachteil. Will er Sepp provozieren? Ein Raunen hier unter den Zuschauern. Und jetzt, langsam, Schritt für Schritt, geht Björn in seinen Kasten. Ich muss es schaffen. Aber wie? Wo schießt er hin? Ich muss es fühlen, ganz doll fühlen. Ja, er zieht nach rechts. Nein, nein, nach links. Klare Sache, nach links. Oder doch in die Mitte? Oberer Winkel links. Oberer Winkel rechts. Nein. Knapp neben den Innenpfosten. Halb hoch. Ganz hoch. Genau in die Mitte. Verdammt! Wohin? Wohin? Wohin? Jetzt zieht er ab. Ein super platzierter Schlenzer. Aber Björn hält! Ja! Er hält! Wie hat er das gemacht? Mit bloßen Händen. Bei diesem platzierten Ball. Das grenzt an ein Wunder. Das Wunder von Björn. Und jetzt bricht hier die Hölle los. Alle kommen zu Björn, sie umringen ihn, umarmen ihn. Und die Münchner, die großartig gekämpft haben, sie werfen sich völlig fertig auf den Rasen, können es nicht fassen. Aber das Spiel ist aus. Der SV Tetenbüttel besiegt die Jugendmannschaft des FC Bayern München mit 2:1 Toren nach Elfmeterschießen und ist deutscher Jugendmeister. Das Stadion brodelt. Das Spiel ist aus, aus, aus. Haltet mich für verrückt, haltet mich für übergeschnappt. Aber auch Fußballerinnen sollten ein Herz haben. Tja, Ursel, auch wenn es mir schwerfällt, ich gebe zu, du hattest recht. Die Zeitungen schreiben das Wunder von Björn. Du und deine Erfindung. Nie wieder werde ich davon etwas rausrücken. Da wirst sogar du auf Granit beißen. So werde ich das. Schade eigentlich. Aber das eine Mal war doch in Ordnung. Ich weiß ja nicht. Naja, Hauptsache Björn sitzt nicht mehr auf der Reservebank. Mehr wollte ich ja gar nicht. Mehr wollten wir beide nicht. Du und deine Erfindung. Du hast doch schon wieder was Neues. Gebe ich zu. Meine Wanderkreide. Damit kann man blitzschnell den Strafraum vergrößern. Fürs bloße Auge nicht zu erkennen. Schwupps ist der Strafraum 2-3 Meter größer. Sehr praktisch, wenn es um Elfmeterpfiffe geht. Und was ist das Ding hier? Ach, das? Das ist der Schwalbenschrei. Das Unfairste, was ich je erfunden habe. Ein versteckter Lautsprecher. Da drückt ein Spieler drauf, der einen Freistoß oder Elfer schinden will. Ich führe es mal vor, ja? In dem Moment, wo der Spieler die Schwalbe macht, drückt er hier drauf und dann... So was Gemeines. Lass noch mal hören. Ja. Ich habe verschiedene Schreie drauf. Wie findest du den? Sau! oder der ist auch nicht schlecht. Für die D-Jugend. Mistkerl! Oder der hier. Die Version für die Altherrenmannschaft. Das Wunder von Björn. Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers. Es sprachen Björn. Das ist ja Wahnsinn! Die Handschuhe sind wie ein Magnet! Anton Sprick. Herr Sparwasser. Naja, also, ich versuch's mal kurz zu machen. Du kennst doch Joghurt. Christoph Banzer. Fritz Schlonske. Ja, also Glück und Entschlossenheit, das ist das Rezept meines Erfolges, nicht wahr? Jürgen Uther. Björns Mutter. Also große Radioübertragung, wichtiges Spiel. Björn, aber du spielst doch vielleicht wieder gar nicht mit. Viktoria von Trautmannsdorf. Schülerreporterin. Jetzt wieder ein Angriff über links. Der 9-jährige Anton führt den Ball. Quer in den Lauf gespielt zu Paul, der weiter zu Micky. Joanna Stetter. Sportreporter. Und wie steht es jetzt? Sage und schreibe 2-5 gegen die Waldenburger. Und alle diese 5 Tore waren absolut haltbar. Armer Finola. Rolf-Rainer Gex. In weiteren Rollen Svenja Pages, Uta Stammer, Stefan Schad, Daniel Höfels, Benjamin Utzerath, Steffen Krause und Tobias Persil. Die Kinderrollen wurden gespielt von Jakob Berger, Henry Nawrocki und den Jungen der D-Jugendmannschaft des Vereins Eintracht Lockstedt in Hamburg. Musik Bernd Keul. Fagott Henning Stoll. Technische Realisation Jutta Liedemit und Kerstin Heikamp. Regieassistenz Marion Holzinger. Regie Jörg-Peter Ahlers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2006.